take you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are eating. Die ihr kennt, sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament. Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant. Und schon das ganz allein macht die Sache interessant. Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus. Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Sie weiß Bescheid, die Maus. Die kleine süße Maus, wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt er wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wie kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her? Und warum mag die kleine Maus den Elefanten so sehr? Die Antwort bekommst du direkt zu dir nach Haus. Mach die Glotze an, denn hier kommt die Maus. Ich habe es gesehen, wie die Maus und ihre Freunde sich im Kreis drehen. Captain Blaubeer steht am Mikrofon, die Maus bläst den Kamm. Der Elefant tütet mit dem Rüssel, wie er kann. Dann tobt die ganze Bude, alle hüpfen in die Höhe. Der Maulwurf, der Eisbär und rufen laut, okay. Hein Blöd auf der Bühne bittet um Applaus, meine Damen und Herren. Hier kommt die Maus. Blaubeer und die anderen sind entzückt. Die Maus naht zufrieden an einem Stückchen Käse. Hein Blöd und die Jungs machen eine Polonaise. Die kleine gelbe Ente watschelt lustig durch den Saal. Von vorne nach hinten und das Ganze noch einmal. Der Elefant tütet noch mal einen aus dem Rüssel raus. Dankeschön, hier kommt die Maus. Sind sie abgebogen und direkt auf die Erde zugeflogen. Keep the frequency clear. Sie landeten mit Getöse und Gekrache mitten auf dem Kiez bei der Davidswache. Sie ließen ihr UFO einfach stehen, um erstmal ein Trinken zu gehen. Denn sie hatten gehört, schon vor langer Zeit, auf der Erde gibt es Drinks, die machen ganz schön breit. In der Kneipe fuhren sie gerade ihren Schnorchel aus, da brüllte so ein Idiot, Aliens raus! Auf dem blauen Planet ist ja wohl alles zu spät. Ihr seid ja wohl völlig abgedreht. Warum müsst ihr so sein, so fies und gemein? Dann steigen wir lieber wieder in unser UFO ein. checken, Sexualität. Wollten kurz entdecken, wie das geht. Die Antenne holen sie raus, Aggregate schalt ihn ein. Doch wohin damit, wo muss man damit rein? Nicht in die Nase und nicht in das Ohr. Sie sagten, ey, ey, führ uns das mal vor. Hier sind 1000 Mark, doch die Dame spricht. Ich bin deutschnational, mit dem Alien doch nicht. Auf dem blauen Planet ist ja wohl alles zu spät. Ihr seid ja wohl völlig abgedreht. Warum müsst ihr so sein, so fies und gemein? Dann steigen wir lieber wieder in unser UFO ein. Alles, was sie machten, ging irgendwie schief. Da sahen sie plötzlich, jetzt wird alles gut. Andere grüne Männchen mit einem grünen Hut. Sie sagten, ey Kollegen, ei, ei, ei. Ey, von wegen Polizei. In der Rasterfahndung Personalien gerafft. Und dann weg mit euch Aliens in Abschiebehaft. Auf dem blauen Planet ist ja wohl alles zu spät. Seid ja wohl völlig abgedreht. Warum müsst ihr so sein, so fies und gemein? Dann steigen wir lieber wieder in unser UFO ein. Dann steigen wir lieber wieder in unser UFO ein. Und wenn Sie nach der Sendung... But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry? mir nur warum. Vielleicht bin ich zwar dumm. Ich kann es nicht verstehen. Mensch, du laberst doch nur rum. Erzähl mir nichts von Trieben. Ich will mich nicht verbiegen. Und ganz bestimmt werde ich mich nicht nochmal in dich verlieben. Verpiss dich! Ich kann es nicht ertragen, dass ich dich auf diese Art verliere. Es tut weh, weil ich's nicht verstehe. Ich hoffe nur, dass ich das beiden nie zusammen. Ich werde an alte Zeiten, werde sie wohl nicht vergessen. Wo sind unsere Träume hin? Ich werde sie vermissen. Warum, warum, warum bist du so dumm? Warum machst du bloß mit dieser miesen Schlampe rum? Was hat sie, was ich nicht habe? Sag mir ehrlich, was du tust. Jetzt ist es zwar zu spät, aber was hast du vermisst? Du hast mich verletzt, meine Träume zerfetzt. Und jetzt kommst du daher mit so einem blöden Geschwätz. Verpiss dich! Ich weiß nicht, was ich dass sie mehr drauf haben als starke Worte, bewiesen Diktatur auf Fernsehen. Und dabei sind die Herren Los Del Rio genau das Gegenteil von knackigen Boys. Über 30 Alben haben sie in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht, im weitesten Sinne Volksmusik, aber der Diskotheken-Sound ist eben vielseitig. Und das Video mit den halb gekleideten knackigen Mädels hat wahrscheinlich was zum Erfolg beigesteuert. Und Macarena tanzen ist ganz einfach. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend. His name is Vitorino. I don't want him, because then he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was in town, and his two friends were so... Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ein Top Hit 96, Macarena und Los del Rio aus Spanien. Wir leben und die Mauern wird fallen. Branford Marsh. Oui, ma'am. Wir kommen wunderbar klar. Ich hab's in der Küche ganz gerne immer so ein bisschen ordentlicher. Ich habe ihm das auch schon mal gezeigt, dass man das Spülbecken halt nach dem Spülen auch ruhig mit dem Rauschwamm nochmal durchwischen kann. Er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Es ist im Grunde dasselbe wie mit den Gläsern. Ja, ich meine, wenn man die halt nicht direkt abtrocknet nach dem Spülen, dann gibt es halt Ränder und Flecken. Ich meine, ich bin da eigentlich auch nicht so, aber es ist einfach schöner, ist angenehmer, wenn man mal Gäste hat. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Es ist im Grunde dasselbe wie mit dem Bad. Ich meine, so ein Duschvorhang, der kann verschimmeln. Ja. Muss er natürlich nicht. Ja. Wenn man den halt nach jedem Duschen wieder ordentlich ausbreitet, auf der Duschvorhangsstange, dann ist das gar kein Problem. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Es ist im Grunde dasselbe wie mit der Telefonschnur. Ich meine, sowas kann man vernuddeln lassen. Ja. Oder man hängt sie halt nach jedem Gespräch wieder ordentlich aufgerollt über den Haken. Ja. Ja, ich meine, das ist eine Sache vielleicht von 30, also maximal 45 Sekunden. Ich hab's mal gestoppt. Und dafür hält so eine Schnur dann halt länger. Ich meine, für mich muss die jetzt nicht irgendwie länger halten. Das ist vielleicht so eine prinzipielle Sache bei mir. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit den Pflanzen in seinem Zimmer. Die können vertrocknen. Das sind seine Pflanzen. Das sind ja nicht meine. Ich meine ja auch nur so. Macht sich halt so seine Gedanken. Ja, er schläft morgens gerne etwas länger, der Herr. Meistens so bis 2 Uhr mittags. Frage mich da halt nur, wie er das mit seinem Studium macht. Meines geht mich im Grunde nichts an. Ich habe da jetzt mal mit seinen Eltern drüber gesprochen. Die hat es sehr interessiert. Nee, weil die ihn eben auch finanziell unterstützen. Wir haben dann mit ihm gesprochen und er muss halt jetzt neben dem Studium noch ein bisschen jobben. Er macht jetzt Frühschicht bei Westfleisch von 4 bis 10. Den Job habe ich ihm übrigens vermittelt. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Das ist gar kein Problem bei uns. Das ist im Grunde dasselbe wie mit seinen beiden Freundinnen. Ich meine, er konnte sich da nicht entscheiden. Da habe ich mit beiden gesprochen. Jetzt ist er halt wieder solo. Ja gut, er war ein bisschen sauer auf mich. Aber wir haben dann drüber gesprochen. Er hat das auch gleich eingesehen. Das ist überhaupt kein Problem bei uns. Naja, und heute Morgen, da ist es dann halt passiert. Da ist es zum großen Knall gekommen zwischen uns. Ich meine, es hat sich ja schon irgendwie angedeutet in der letzten Zeit. Da hat er zum wiederholten Male meine Zahnpasta mitbenutzt. Und jetzt reicht's. Jetzt fliegt er raus. Aber achtkantig. Mann, ich habe mir wirklich alle Mühe mit ihm gegeben. Aber was zu weit geht, geht zu weit. Nö, er hat das auch gleich eingesehen. Ich habe noch eine Frage. Meintest du jetzt, dass ich dieser Mitbewohner bin oder dass ich derjenige bin, der dieses alles ertragen muss? Das kannst du dir aussuchen. Okay, ich glaube, meine Mutter hat da schon eine Antwort zu. Ja? Ja. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja. Okay, komm. Es ist nicht zu fassen, solch Automasse, haben die kein Zuhause, ich will sie tun. Ich drehe schon verstanden, hier so meine Runde, es kommen die Motoren, es wird in meinem Grund. Ich stehe keinen Parkplatz, ich komm zu spät zu dir und schon, bis mein Kaffee und Kuchen und ich zu dir. Ich komm zu spät zu dir und schau, ich weiß auf den Kuchen und ich zu dir. Ich seh dich an deinem Stuhl, hier sind meine Runde, es kommen die Motoren, es wird die Meinung. Ich seh dich an deinem Parkplatz, ich komm zu spät zu dir und schau.

Raumpatrouille. German music, eat this. I'm not going to spend my life being a color. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Oh, shame. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. But if you're thinking about my baby, it don't matter. Ja, das war Badesalz Black or White oder auch ein Ausschnitt aus einer Redaktionssitzung. 1000 Jahre alt, warum wird's im Sommer warm und im Winter wieder kalt? Und warum sehen wir nicht weiter als bis zum Horizont? Wissen wir, was gestern war und nicht, was morgen kommt? Und warum gibt für alles ein Thank you. Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein. Und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht. Denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Müller vor und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt, nach dem anderen die Arbeit gut gepackt und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstag, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, ich finde, das ist ein richtiges Lied, um eine Radioshow zu beginnen. Ja, ich bin schon kräftig dabei. Ja, ich habe dich schon gesehen. Du hast schon dein Saxophon da hinten in der Technik gespielt und warst ganz hin und weg von der Musik. Ja, ich muss sagen, das ist die Zeit gewesen, das hört sich jetzt verrückt an, aber das war die Zeit, wo ich zur Tanzschule gegangen bin. Und dafür hat man natürlich eine Erinnerung dran, ne? So sonntags nachmittags die Disco, das war die einfach klasse immer. Mit dem, die Mädchen aufreißen? Mhm. Nein, weniger. Dann kommen wir jetzt auch zu unserem nächsten Lied. Das ist von dem Joachim Witt, Goldener Reiter.